Mondsteinflug, der Serien- und Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Serien- und Podcasts Deutschlands. Heute mit dem zweiten Teil unserer Serie Monster, die auf japanischer Mythologie oder Kultur basieren. Heute machen wir wieder die nicht zeitgenössischen. Das ist die Fortsetzung von letzten Mal wieder mit Flora One. Hallo Flora. Hi. Hi. Heute mit neuem Mikro. Ja, super. Und ich freue mich auch auf die neuen Themen, die Monster, die wir haben. Und ich habe mich auch riesig gefreut, als du geschrieben hast, wie sehr dir es Spaß gemacht hat, die letzte Folge zu machen. Und wie sehr das ja. Hat mir aber, jetzt macht mir wirklich Spaß. Also das ist ein Thema, wir machen alle Themen immer Spaß, aber das hat mir ganz besonders Spaß gemacht. Mhm. Ja, ich hätte auch noch einen Nachtrag zur letzten Folge. Okay. Wir hatten ja über Shinto relativ viel geredet und über Shinto-Mythologie. Mhm. Und seitdem habe ich eine Doku gesehen über Shinto-Religion. Ah. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass die Shinto-Religion ja selber mit ihrem, sie sagen, sie sind mehr übers Handeln und übers Tun als übers Glauben. Ja. Und was ich ganz spannend fand, war die Rechnung, dass wir ja in unseren Kulturräumen zwar irgendwie so um die 60% haben, die sagen, sie seien religiös, aber nur ganz wenige, die zum Beispiel in die Kirche gehen oder irgendwelche, also nur so um die 4%, die tatsächlich religiöse Praktiken tatsächlich ausüben noch. Und dort ist es genau andersrum. Es würden genau ungefähr 3% sich als religiös der japanischen Kultur wohl einschätzen, aber 70% benutzen diese Shinto-Bräuche. Und tatsächlich im Shinto-Glauben und auch in den Tempeln selber, oftmals die Priester selber haben eine andere Religion, die sind oftmals buddhistisch. Mhm. Manche nicht, aber viele schon. Und das fand ich auch spannend. Das ist interessant, Und dass es eben wirklich um die Kultur und die Bräuche darum geht und eben das Drumherum, ums Leben, um diese Spirits. Und deswegen auch völlig egal ist, ob du diesem Glauben hörst. Ja. Du kannst das besuchen. Und sie wollen aber die Priester dann, dass du eben diese Bräuche, eben zum Beispiel das Händewaschen am Anfang, solche Sachen, dass man das auch mitmacht, auch wenn das nicht deine Religion ist, weil das auch nicht die Religion von vielen Japanern ist, aber es trotzdem respektiert wird. Und das fand ich sehr spannend, dass das so mit ein bisschen quasi was ökumenisch ist. Es überrascht mich jetzt nicht, aber das, ich muss mich jetzt zurückhalten, sonst haben wir eine große Religionsfolge. Ja. Aber das, ja, das passt zu allem, was wir gehört haben. Und klar, es gibt viele Religionen, die eine stärkere Betonung auf den Ritualen und Traditionen haben. Und weniger auf quasi den Glauben. Und das würde nicht aber dann eine persönliche Begegnung mit anderen Wesen geht oder über natürlichen Dingen oder Phänomenen, sondern um was man tut. Aber das würde halt aber in der Rückschau auch jetzt wieder ein ganz anderes, also nicht ganz anders, aber ein bisschen anderes Licht für mich auf meinen Amaterasu-Rant werfen. Weil wenn der Shinto-Glauben ja quasi im Tun und in den Ritualen steckt und nicht unbedingt im Glauben. Nein, aber auch im Respekt. Auch das stimmt, auch im Respekt. Extrem im Respekt. Total in der Bescheidenheit und im Anerkennen von Kräften und Dingen und Wesen. Und extrem im Respekt, würde ich das sagen. Stimmt. Also, ja. Ja, ich weiß nicht, ob man von uns, wo diese viele religiösen Dinge so extrem sakrosankt sind und unangreifbar und extrem aggressiv verteidigt worden sind. Und es gibt nur eine Religion und alle, die nicht katholisch sind, sind nicht mal Christen. Genau. Und das ist beim Shinto einfach nicht der Fall. Ja, und dieses Extrem können nicht viele Religionen haben, weil da ist nach oben nicht mehr viel Luft. Ja. Ich denke, wir kennen einfach eine sehr extreme Auslegung davon und dass es was gibt, was nicht so extrem gehandhabt wird, ist auch sehr erfreulich. Und ich fand immer interessant, das ist jetzt noch ein kleiner neben, dass ja Rei auf eine katholische Schule geht. Ja. Aber das ist eben auch wohl, das habe ich nämlich auch mal dann, das wird oft in Fankreisen diskutiert und nachgelesen und die Leute sagen, da werden die Kinder jetzt nicht zu katholischen Mädchen erzogen, sondern es ist einfach eine gute Schule, wo man teuer Geld auf den Tisch legt für einen guten Abschluss, der dann anerkannt wird an den richtigen Unis. Und ja. Es ist aber mehr ein Prestige-Ding. Genau. Aber es ist eine Schule, die von Nonnen unterrichtet wird. Eben. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ohne einen Versuch funktioniert, die Kinder zu katholischen Mädchen zu erziehen. Ja. Es ist wenn dem Finto das aber ja egal ist. Ne? Ja. Naja, ich weiß bei uns eben die wie erkläre ich das jetzt? Also, ich kenne aus der Vergangenheit in der Pädagogik als Erzieherin, man sieht eben auch Heime, die von Ordensschwestern gegründet wurden, geleitet werden oder so. Und deren eigene Neigung, sich reglementieren zu lassen, das überträgt sich 1:1 auf den Versuch, andere Leute genauso bis ins Kleinste zu reglementieren. Und ich behaupte jetzt nicht, dass alle Nonnen so wären und schon gar nicht in Japan. Aber das ist so zentral in ihrem Leben und ich weiß nicht, wie diese Schulen in Japan organisiert sind und ich finde das extrem interessant, dass ein Mädchen wie Rei auf diese Schule geht. Und es wird aber eben nur als Dekoration verwendet. Wir haben diese eine Anime-Folge, wo eine Lehrerin aus ihrer Schule, die Nonne ist, einen sehr weltlichen Nebenberuf hat. Genau. Und man ein bisschen Komik draus zieht. Ja. Das wird aber nie ein Thema. Und das merkt man daran, zeigt sich aber auch schon, wie wenig das auf Rei eigentlich Einfluss hat. Genau. Das beeinflusst absolut nichts in ihrem Leben, außer dass sie weniger Schulstress hat als andere. Ja. Ja. Ja. Das ist insofern schon mal interessant. Aber ich halte auch gleich, wenn wir dann auf die Monster einsteigen, ich habe zwei Mikro-Themen. Und die würde ich gerne als erste machen und danach können wir dann abwechseln unsere anderen, aber das passt gerade schön. Und zwar habe ich das einzige japanisch thematisierte Monster in Seramyu gefunden. Also ich habe wirklich in alle, die ich noch auf dem Rechner hatte, noch mal im Schnelldurchgang durchgezappt und bin hängen geblieben bei den schönen Liedern. Aber in Seramyu haben wir üblicherweise eben die schönen großen Endgegner, Nehelinja, Galaxia, Beryl, Professor Tomoe und so weiter. Und die haben schon immer eine Handvoll Background-Tänzerinnen, die dann jeweils die Monster, unten namenlosen Monster sind. Aber die sind eben überhaupt nicht irgendwie japanisch thematisiert. Wir haben Saphir, der sich seine Androidenbau, seine Droidos und so. Das ist alles sehr, oder wir haben einen Berserker, das ist alles nicht sehr japanisch, aber wir haben eine mörderische Miko. Und zwar gibt es eine Intrige in Eien Densetsu. Wir haben Eien Densetsu gemacht, hier schon als Episode, und da ist, Bösen haben einen eigentlich relativ cleveren Plan, indem sie sagen, wir müssen diese Gruppe von Senshi auseinandernehmen. Die können nicht immer als Einheit auftreten. Und sie haben auf Amy setzen sie die Shiteno an und auf Rei setzen sie einen anderen an. Und da gibt's eben die feindseligen Sailor Phi und Sailor Psy oder was auch immer. Und eine von diesen verbündet sich mit einem, der sich als falschen Sportlehrer präsentiert an der Schule. Und dann wird so getan, als ob an dieser Schule eine geheimnisvolle Miko ein Mädchen angegriffen und schwer verletzt oder umgebracht hat. Und es wird also am Tatort wird diese Miko gesehen. Und daraufhin bläst sich der Sportlehrer zu voller Größe auf und sagt, Rei ist total verdächtig und er wird sie jetzt persönlich der Polizei übergeben. Und der Plan war natürlich, Rei einfach nur aus dem Verkehr zu ziehen selber. Ja. Aber Das ist eben schon. Es ist eine von den Gegnerinnen und sie ist als Miko verkleidet und sie ist schon ein großer Teil vom Musical geht dafür drauf, dass die Mädels versuchen, Reys Unschuld zu beweisen. Und hier den wahren Täter versuchen zu finden. Und wir finden dann auch raus, dass es alles eben nur gestellt war, um Ray hier aus dieser Gruppe entfernen zu können. Und wir haben noch ein Mikrothema Ja. in PGSM. Aber ich fand es schon relativ cool mit der Miko in Eien Densetsu, weil es hat halt einen großen Schauwert, auch auf einer Bühne. Ja, klar, Und natürlich. man muss nicht mal sehr aufwendig sein dabei. Es sieht einfach so Re aus, gleich Ja. sofort. Und wir haben aber in PGSM, haben sie sich das ebenfalls den großen Schauwert zunutze gemacht. Wir haben ein Monster, das nicht selber eine Miko ist, sondern wir haben ein Monster, das Mikos angreift. Ja. Und wir sehen eben, also die Geschichte ist, dass mehrere Mädchen verschwunden sind und diese geheimnisvolle Miko im Himikawa-Schrein wird gerüchteweise verdächtigt, dass sie schuld wäre, sie hätte die verflucht oder so. Und es werden über ihre Raben wird getratscht und die Mädchen in Usagis Klasse erzählen sich üble Spukgeschichten, was diese Miko alles Schlimmes tut und wenn sie hinter dir steht, dann stirbst du und bla. Ja. Und Usagi stirbt 1000 Tode. Ja. Und hat aber, als plötzlich dann irgendwelche Mädchen versuchen, diese Rehe in diesem Schrein, der Usagi einmal zufällig begegnet ist, und weil sie merkt, die wollen die hier verprügeln, geht sie sofort dazwischen und sagt nein, nein. Weil sie sagen, da ist neulich schon wieder ein Mädchen verschwunden, sagt sie, nein, das war ich bin nur weggelaufen, weil ich mich erschreckt habe, ich bin wieder hier, mir ist nichts passiert und ihr könnt wieder gehen. Und Ray kommt damit überhaupt nicht klar. Dass jemand für sie Partei ergreift, das ist das not compute. Und Ja. mit so viel Freundschaftsangeboten ist Ray komplett überfordert. Aber sie treffen wieder auf Ray als Miko, weil Ami und Usagi haben rausgefunden, also Ami natürlich hat rausgefunden, alle die verschwundenen Mädchen haben als Mikos in einem bestimmten Festival gearbeitet oder sind dafür engagiert worden. Die haben alle was gemeinsam und es gibt noch ein letztes Mädchen, das noch nicht verschwunden ist und das auch als Miko also das auch in dieses Muster passt und dann beschatten sie dieses Mädchen. Und dann sehen wir eben dieses Mädchen, das nicht Rei ist, als Miko in so einer Hochzeitslocation für diese Hochzeit irgendwas tun. Also sie spricht mit einem der Gäste oder mit einem Mensch in Anzug und es ist interessant, wir sehen sie eben nicht im Schrein. Wir sehen hier ein Arbeitsfeld für eine Miko und diese Mädchen sind auch alles Schulmädchen. Es ist klar, dass sie das alles nebenher machen. Und es taucht auf dieser Hochzeit auch Rei auf, ebenfalls im Miko-Outfit. Und Ami und Usagi nehmen ihr Verwandlungshandy und fotografieren die Miko, die sie beschatten und verwandeln sich damit selbst in Mikos. Und das ist eben so süß, die beiden Süß. in dem Outfit. Ja. Und dann haben sie Konfrontation mit Ray, weil in dem Moment ist Ray erstmal verdächtig, leider, weil das Mädchen wird angegriffen und Ray ist am Tatort und ist sie jetzt Täter oder Opfer? Aber es ist relativ schnell klar, als das Monster kommt und einen Zettel in die Fresse kriegt und Ja. es ist dann Ray, die angegriffen wird und nicht das Mädchen. Also Ray wird entführt und dann die übliche Handlung, man springt ihr nach, Usagi springt ihr nach in diese Zwischendimension, Ray wird als Sailor Mars enttarnt und so weiter. Ja. Das gefällt mir. Das ist ja auch ein total süßes Spiel mit der originalen Manga-Geschichte und die wir auch im Anime hatten. Und Crystal auf jeden Fall, Mit den wo Bussen, ja. Ray erstmal, genau, mit den Bussen, klar, also anderes Monster, aber das finde ich schön, weil das ja wieder so ein bisschen Kern dieser alte Geschichte hat, dass Ray wird erstmal verdächtigt. Das wird sie auch im Und Original. sie wird nicht verdächtigt, weil sie eine Miko ist, sondern sie wird verdächtigt, weil sie eben übersinnliche Kräfte zusätzlich Genau, noch hat. genau. Und das hat Finde mich ich auch schön. mal interessiert, weil das sieht man wieder, wenn man das Original von The Ring sieht, also die Ringu, den Original Ringu-Film. Ich mag ja keine Horrorfilme, aber den fand ich sehr schön. Bis auf die üblichen Horror-Dinge, die mir nicht gefallen haben. Aber da geht es eben auch um eine Frau, die wegen ihrer übersinnlichen Fähigkeiten übelst gemobbt und sogar ermordet wird, glaube ich. Ja. Und da habe ich natürlich sofort an Ray gedacht. Und Ja. das ist aber nicht so sehr ein Ding eigentlich. Ja, Das ist aber das ist eigentlich natürlich, jetzt vielleicht, es ist also eine es ist, Narrative, ja. wobei, was schon ein Ding ist, da komme ich auch gleich drüber, dazu, dass schöne Frauen ja gerne Ja, also wenn es eine. als Dämonen gesehen werden. Es Weil. ist ne, so ein bisschen auch Witch Hunt, ne? Mh, Es ist, haben ja, wir in allen ja. Kulturen gehabt, aber Und das in den bestimmte. alten Geschichten Da sind kommen sehr, wir sehr nachher gerne noch drauf bei Monsterfrauen. einem anderen Monster, das wir später haben. Da ist da auch die Frauen verdächtigt, hier übelste Dinge zu tun. Genau. Ja, und eigentlich gibt es ja eine andere religiöse Praxis in Japan, die mit Astronomie und Astrologie und Wahrsagen zu tun hat. Das Wahrsagen selber ist kein Problem in Japan. Es ist aber ein Problem scheinbar, wenn es ein, ja, schönes junges Mädchen, Genau, schöne junge Frau genau, plötzlich Macht genau, über andere gewinnt. Das genau. kann man nicht haben. Ja. Ja. Und das Ach nervt ja. natürlich. Das nervt Ja. Rey natürlich erst recht, wie Ja. die das ja auch durchschaut. Ja. Da hätte ich aber Okay, eine, jetzt darfst das du. wäre eine sehr schöne Überleitung zu meinen nächsten. Genau, ich Über habe die haben jetzt. wir schon mal, also ne, sehr schöne Frauen, die Männern vor allen Dingen Männern, aber allen Menschen gefährlich werden. Da haben wir ganz kurz schon mal drüber geredet, dass Ayakashi als Wort ja auch ein anderes Wort für Yokai ist. Es sind aber auch, es ist ein kollektiver Name für Yokai, die über dem Wasser sind, quasi. Aha. Also aus dem Wasser stammen, aber über dem Wasser erscheinen, ist eine Bezeichnung für Ayakashi als Yokai. Okay. Und ja, klar, natürlich, ich rede über die Ayakashi-Schwestern und warum die Ayakashi-Schwestern Ayakashi-Schwestern heißen. Und nicht einfach nur Yokai, oder? Weil das finde ich nämlich total spannend und total subtil einfach, weil in vielen Legenden über Ayakashi sind das eben eine Sammlung von Geistergeschichten, die normalerweise eher aus der Edo-Periode stammen. Und das sind halt eben Yokai, die über der Meeresoberfläche aus dem Meer heraus agieren. Die sind alle mal bösartig, meistens, und machen. Also die verführen, die töten, und die sind halt quasi eher Widersacher. Also das sehen wir uns gern sozusagen. Genau, denn Ayakashi sind in Form von schönen Frauen, Geister und Spirits und eben Dämonen, die in allen Legenden Seeleute angreifen, also Sailors. Ah, okay. Und Okay, das den finde ich Zusammenhang ein. habe ich jetzt gerade selber überhaupt nicht gezogen. Genau. Und deswegen, das finde ich Okay, das süß ist witzig. einfach. Ne? Weil im Design haben sie außer, dass sie eben alle schöne Frauen sind und halt verführen quasi wollen. Das sind ihre Methode ist ja, sei es eben in der ersten Folge mit dem Make-up, dass sie dich ja dazu verführen wollen, etwas zu tun. Aber ja, das finde ich total niedlich, Ja. dass man diese Legende nimmt, die Seeleute angreift und die bekämpfen halt die Sailor Senshi. Ja. Das finde ich Okay, toll. das ist klasse. Ja. Ja. Weil ich habe Ja. gedacht, wo kriegen wir jetzt Wasser in die Geschichte? Ja, nee. Ja. Aber Sailors kriegen wir sehr gut. Aber Ja. ja, das finde ich, das ist so ein ganz kleiner Subtext, Das ist der klasse. einem mit dem Wort Ayakashi, wenn man die Legende Aha. kennt, dann Ja. auffallen kann, aber eben Ja. nicht muss. Und das finde ich sehr, sehr cleveres, eine sehr clevere Ja. Namensgebung. Das ist super. Ja. Die nächsten, die ich hätte, sind alle ein bisschen kleiner. Ja, ich habe nämlich zwei größere als nächstes. Ja. Machen wir ein paar kleinere. Ein ganz kleiner, das ist ein Kardian, auch von Ale und Anne. Der heißt Uton Berino und der ist ein Anagramm, nämlich von Nori Bento. Was? Ja, das ist total total geil. Aber dieser Kadi, also der, also das ist natürlich keine aus keiner Legende, sondern einfach nur aus japanischen Bräuchen. Aber das ist die Folge, in der Makoto Sejuro hinterherläuft und ihm Bento selber macht. Ja. Weil so man ja die Liebe auch zeigen kann und was aber auch typischerweise vor allen Dingen von jungen Mädchen einfach auch ein kulturell tatsächlich ein Ding ist. Also, oh, das haben wir so Mädchen oft in Sailor Moon. Genau, junge Mädchen machen ihrem Typen Bento. Was oder, auch oder ganz süß ist, wir haben es auch umgedreht. Denn Umino macht das zum Beispiel auch für Naru. Genau. Aber ja, das ist ein Liebesbeweis quasi, dieses Bento machen. Und ja, Sajuro ist am Ende natürlich Ale und Natsumi ist ganz eifersüchtig und deswegen wird Makoto direkt angegriffen. Und ein Bento-Monster. Wir haben ein Bento-Monster und ich wusste nichts davon. Genau, es ist ein Bento-Monster, aber dieses Bento-Monster ist großartig, weil der hat auf der einen Schulter hat er einen halben Tempura, Schwert, quasi so ein Piekser. Der hat Stückchen an sich dran und deswegen, der heißt ja Nori Bento. Nori ist das Seaweed, die Algen. Genau. Und damit greift er auch an. Das wird um die Mädels alle drumherum gewickelt. Und bis denn dann natürlich der Ritter des Mondlichts kommt und sie alle rettet. Okay, aber es ist 100 Jahre her, dass ich die Folge gesehen habe. Ich glaube, da muss ich mal nachschauen. Ja, also das ist Episode 55. Okay. Und es ist großartig, das Bento-Monster. Aber das ist sehr grausam. Man kommt nicht direkt drauf, weil es halt ein Anagramm ist. Ja. Das heißt, ne, Uton Berino heißt das, Monster. Stell dir mal vor, wir hätten lauter essensthematische Monster, die Usagi alle plätten müssen. Arme Usagi. Ja. Aber ja, das ist ganz süß. Da könnte man blumige Reden schwingen. Ja. Wie wichtig leckeres Essen ist und wie kannst du sagen, jungen Mädchen das Essen zu geben. Als nächstes habe ich eigentlich nur, also das ist nicht über die Monster selber, sondern wie die Monster benannt werden. Und zwar, wie die Monster des Amazonentrios benannt werden. Aha. Also Tigerauge, Falkenauge und Fischauge haben im japanischen Original nämlich alle verschiedene Arten, wie sie ihre Monster nennen. Und das finde ich ganz niedlich, weil das A, eine Aussage darüber trifft, wie die mit den Monstern umgehen, aber wie sie auch überhaupt mit Leuten umgehen, aber tatsächlich auch über diese Benennweise selber, die japanisch-kulturell total befleckt ist. Tigerauges Monster enden im Namen alle mit Ko. Ja. Und Ko heißt eigentlich als Zeichen, heißt Kind, aber das ist eine ganz populäre Endung für japanische Mädchen. Ja. Minako, bestes Beispiel. Ja. Momoko haben wir auch. Naoko, Ikuko. Ne? Es ist ganz, ganz, ganz, also so wie bei uns oftmals Mädchennamen in A enden, enden dort Mädchennamen sehr oft mit Ko. Das ist also gerade im Moment eine Modeströmung, dass in Japan die Ko-Namen ein bisschen verdrängt werden von Mädchennamen, die auf A enden, wie zum Beispiel Hina. Genau. Wo man auch annehmen, dass es ein bisschen internationale Einflüsse gibt. Genau, total. Total. Aber Tigerauge, also sowohl die von Tigerauge als auch die von Falkenauge, heißen die Monster alle mit Ko, weil es alles Frauen, alles weibliche Monster sind. Ja. Aber Tigerauge nennt sie dann danach noch Chan. Aha. Und Falkenauge nennt sie noch San. Okay. Und das ist da ja Tigerauge meistens auch als Opfer sich junge Mädchen aussucht und Falkenauge als Opfer sich gerne ältere Frauen, reifere Frauen aussucht. Haben sie ihre Monster entsprechend auch nach Chan und San geändert. Bei Fischauge finde ich das wieder, ist das ein ganz kleines bisschen subtiler. Denn die heißen nicht alle so, aber viele von Fischauges Monstern heißen nicht Ko, weil es keine Frauen sind, sondern sind meistens Männer bei ihr. Aber die heißen Taro am Ende häufig und manchmal einfach auch nur als Taro. Und Taro ist ein Männername, der ist quasi das John Doe, das Max Mustermann von Japan. Okay. Gegenstück dazu, zu Taro, also das Weib, die Jane Doe, wäre Lieschen Hanako. Genau, ist Hanako. Hanako ist Lieschen Müller. Oh, süß. Genau. Taro und Hanako. Aber Fischauges Taros, wer nennt sie danach als Suffixendung immer mit Kun? Ja, Was darauf dann, haben wir jetzt ne? nämlich gewartet. Ja. Genau. Okay. Und das sind einfach so ganz subtile Sachen, die man nicht mitkriegt, natürlich in der Übersetzung. Und auch nicht, wenn man nicht weiß, dass der Taro der Max Mustermann ist und Co. einfach eine total häufige Namenendung. Okay, das habe ich auch noch nicht mitgekriegt. Muss man dazu die Folge im Original sehen? Ah, nee, die heißen meistens auch, glaube ich, ich habe noch mal ein paar, ich habe sporadisch nur ein paar nachgeguckt, aber die Aha. meisten heißen tatsächlich genauso, wie sie im Original heißen, aber das Chan, das San und das Kun fallen weg. Ich habe ja gesagt, dass wir jetzt alle kleinen machen können, aber ich hätte so ein schönes, größeres Thema über Tiere, die sich in Menschen verwandeln und Menschen, die sich in Tiere verwandeln. Mach das, dann mache ich auch mein Tier, das sich in ein Mensch, in ein Monster verwandelt danach. Okay, ja. Du hast es angekündigt und ich habe Ja, meinen Ohren nicht getraut. Genau, das mach mal. passt. Ja. Ja, also ich habe jetzt alle meine weiteren Monster sind PGSM-Monster. In dem PGSM haben wir wenig traditionelle Monster. Die sind meistens eher an den venezianischen Karneval äußerlich angelehnt. Aber wir haben ein paar, die von dem Muster tatsächlich sehr krass abweichen. Und eins davon ist in Akt 13. Ein Schulmädchen, das sich in einen Wolf verwandelt, in einen Wolfsmonster. Und Usagi traut sich nicht so recht, dieses Monster anzugreifen, weil sie sagt, ich greife einen Menschen an. Und dann habe ich gestutzt und habe mal nachgeschaut, wie ist es in der japanischen Mythologie mit Menschen, die sich in Tiere verwandeln können? Und dazu habe ich eigentlich nicht sehr viel gefunden. Das ist tatsächlich nicht üblich. Aber der umgekehrte Fall, dass es Tiere gibt, die sich in Menschen verwandeln können, dazu gibt es sehr, sehr viele. Also das Wort, das ich dafür gefunden habe, ist Henge, nämlich Formwandler. Und bekannt ist, dass sich der Fuchs verwandeln kann Ja, in Kitsune. Menschen, die Ja. Kitsune. Die Tanukis, die Marderhunde auf Hokkaido können das wohl auch. Die sind generell, gibt es ja auch Pompoko ist ein bekannter Film, wo das ein Thema ist, dass sie sich in Menschen verwandeln können. Genau. Es gibt einen Vogelmann, der das kann, und vor allem können es die Drachen. So sehr, dass sich sogar die Kaiserfamilie auf einen solchen Formwandler-Drachen zurückführt. Das wusste ich nämlich auch nicht, das ist auch Ja. interessant. Und die haben eine eigene Klasse auch von Yokais, nämlich Bakemono oder Genau. Obake. Bakene. Ja. Und das sind schon so eine Art Geisterwesen, aber eben nicht die Geister der Toten. Und dass sie sich verwandeln, um Menschen zu täuschen. Und dann habe ich auch einige Sagen gefunden von Menschen, die unter anderen Menschen leben und man nur mit bestimmten Kräften rausfinden kann, dass es in Wirklichkeit Tiere sind. Genau. Aber ich habe keinen Wolf gefunden, der sich in Menschen verwandelt oder Hund. Aber es Ja. gibt eine Menge Wolfsmythologie allerdings. Und das passt richtig gut, weil warum ein Wolf in der Episode? Es ist die Episode, in der Usagi und Mamoru auf einen Mann treffen, der sein Gedächtnis verloren hat. Und der merkwürdige Träume nachts hat, der sich kaum aus dem Haus traut, der sich vor sich selber fürchtet, der generell, dem es gerade nicht so super gut geht. Und Usagi möchte diesem Menschen unbedingt helfen. Und in dieser Folge haben wir das Mädchen, das sich in diesen Wolf verwandelt. Und der Wolf in der japanischen Mythologie ist ein bisschen positiv und ein bisschen negativ besetzt. Also es ist schon die Angst, vom Wolf gefressen zu werden, die gibt es auch in Japan. Und auch wenn du nachts durch die Berge gehst oder die Wälder, also es gibt zwei Sorten Wölfe in Japan ursprünglich. Es gibt eine etwas größere Sorte in Hokkaido und eine, die auch als Kami verehrt wird. Es gibt auch viele Kami-Schreine, die einen Wolf verehren. Und es gab eine kleinere Wolfsart in den anderen Inseln. Und die haben tatsächlich stehen in dem Ruf, nachts alleinreisende Menschen schlichtweg zu begleiten. Also dann hat man ruckzuck einen Wolf hinter sich. Und das ist beunruhigend, weil die Leute sich eben schon gedacht haben, oh Mann, wenn ich jetzt umfalle, bleibe ich liegen, werde gefressen oder er springt mich an. Und Das ist beunruhigend. Aber Wölfe hatten auch einen sehr positiven Ruf, weil wenn du die Wahl hast zwischen Wolf und Wildschwein und du bist ein Reisfarmer, dann ist dir der Wolf wesentlich lieber, weil er dir die Wildschweine fernhält, die deinen Acker umpflügen können. Und das kenne ich von uns nicht. Bei uns ist es immer, dass der Wolf die Genau. Bedrohung war für die Herden von Schafen und für die Tiere und so. Auch in unserer Folklore ist der Wolf ja überall da, ne? Ja. Sei es eben Rotkäppchen, der Werwolf Ja. etc., der da ja auch mit reinspielt. Mhm. Also, das ist Werwölfe ja universal, ne? sind bei uns so negativ besetzt. Das ist nicht überall so. In Irland und in Ja. Schottland haben sie eine positive Beschützerrolle auch. Aber in Japan hat man eben auch so zum Teil den Wolf eben auch verehrt für die Beschützerrolle, die eben auch Hunde haben. Und das Wort für den Wolf war eben auch ein Berghund. Und diese kleinere Sorte Wölfe sieht tatsächlich auch hundeähnlicher aus als die große. Und man schreibt dem Wolf eine Eigenschaft zu, die passt exakt zu der Folge. Und zwar, dass Wölfe das wahre Wesen eines Menschen erkennen können. Ob er gut ist oder böse, also man ging auch davon aus, dass er die Guten nicht frisst, sondern nur die Bösen. Und dass er auch Menschen frisst, die eigentlich verkleidete Tiere sind, verwandelte Tiere sind. Und dass er die Fähigkeit hat, zu unterscheiden, wer ist ein Mensch und nicht. Und das passt in dem Fall auf die Episode, weil wir haben diesen Mann, der heißt Shin und er ist kein Mensch. Und das sagt er auch in der einen Szene, bevor er sich verwandelt. Er freundet sich ein bisschen mit Mamoru an, weil Mamoru ihm eben erzählt, dass er auch dieses Gedächtnisproblem hat, dass ihm Erinnerungen fehlen und dass das Leben nicht leichter wird, wenn sie wiederkommen. Und dass Shin sich mal nicht so viele Hoffnungen machen soll, dass alles anders wird, wenn er seine Erinnerungen zurückkriegt. Und das ist tatsächlich auch der Fall, weil Shin verwandelt sich in Kürzhalter. Und zwar in den PGSM-Kürzhalter. Und vor dem hat er sich zu Recht gefürchtet, weil er ist auch großartig und sehr, sehr Das ist spannend, beunruhigend. denn Shin als Wort, das ist ein Name japanischer Ja. Herkunft, heißt Wahrheit. Ja. Also, ne, wenn der Wolf ja quasi die Wahrheit sehen, die Wirklichkeit sehen kann, das ist auch, ja. Ah, die Ebene habe ich auch noch nicht eingezogen, aber es ist interessant, Ja. dass er diesen, das, was er eben, was sein Wesen an den Tag bringt, der Wolfsjoma ist. Ja. Der in ihm diesen, der erkannt hat, dass er kein Mensch ist. Und er sagt eben in dieser Folge, was würdest, sagt er zu Mamoru, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass ich kein Mensch bin, würdest du mir das glauben? Ja. Also, das ist schon interessant. Und das ist was, es ist nicht super direkt. Man muss schon ein bisschen graben, aber das versöhnt mich auch Ja, mit diesem super. sehr schlechten Wolfs-Make-up, was sie da haben, oder diesem nicht wirklich sehr tollen Design, Ja. weil es dann ist es schon wieder sehr, sehr cool, dass sie es gewählt haben. Ja, das stimmt. Und ich mag die Folge sowieso. Ja. Ich habe aber einen, der passt unfassbar gut Ah, dazu. ja, bitte, bitte. Also, auch das ist ein Formwandler. Aha. Das Monster selber heißt Bakene, wenn es verwandelt Okay, ist. ja. Kommt von der Legende des Bakeneko, nämlich eine formwandelnde Katze. Und ich rede über Red Butler. Und ich konnte nicht fassen, dass wir den in diese Folge reinkriegen. Ja, also Weil Red ich nicht Butler. wusste, dass er eine Legende hat. Und ich habe dieses Jahr ja Ja. zum ersten Mal mein Cosplay oder zumindest ein Hoodie Ja. gehabt mit Red Butler. Genau, Und Meso hat ein das. Red Butler Cosplay und das ist so Ja, niedlich und ja. deswegen habe ich mich sehr gefreut, das jetzt reinzubringen. Und das liebe Aber ich ja. auch sehr, dieses Cosplay. Und werde ich auch noch öfter tragen. Also, ich rede erstmal ganz kurz über die Folge, da kannst du gerne mitreden. Also, es Ja. ist eine meiner Lieblingsfolgen, das ist die Episode 31. Und Red Butler ist nämlich das letzte von den sieben Teufeln, also die Regenbogenkristallteufel. Und also die Folge ist sowieso ganz großartig, aus tausend, tausend. Also, Ja. ne, die ist mitten in genau diesem, was den Anime einfach den Anime macht. Ray Ja. datet noch Mamoru, aber Mamoru ist total uninteressiert. Yujiro gibt schon, der sich total bescheuert verhält. Und Luna ist einfach auf der Pirsch und wird von lauter kleinen Straßenkatzen angegriffen und wird gerettet von Red Butler, dieser großen, dicken Katze von einem kleinen Mädchen. Ja. Das kleine Mädchen denkt, Zeuseid ist derjenige, der den Teufel hält. Tatsächlich ist es ja die Katze. Ja, es ist so mega. So, das sind die Folgen, in denen Usagi noch das als Usagi, nicht als Sailor Moon, das Mondzepter in ihrem Rucksack durch die Gegend Ja. schleppt. wir haben die wunderbare kleine Szene, wo sie in diesem ganz engen Raum sind, wo das Mädchen angegriffen wurde, wo sie Ja, alle in der ganzen. aufeinanderpacken und Ja. wo Sailor Jupiter Amy ganz verschämt auf den Arsch starrt. Und ja. Wo Usagi, während sie auf dieses kleine Mädchen aufpassen, das Sailor V-Game auspackt und dann da rumdaddelt. Also so das ist eine schön. Ganz großartige Episode. Das ist eine meiner Lieblingsepisode der ersten Staffel. Und Red Butler wird hier inszeniert, einerseits mit der Musik von Tuxedo Mask. Tuxedo Mask, aber er wirft keine Rose, sondern er wirft ein Fischgerippe. Genau, genau. Also es ist großartig. Ja. Aber ja, also Red Butler, wenn er sich wenn er sich verwandelt, sieht aus wie diese ganzen alten japanischen Gemälden und Holzstile und diese auf diesen Bändern auch gemacht. Auf zwei Beinen, humanoid und oftmals ist das Rachemonster, das rächende Monster, das den Tod von anderen rächt und das andere Leute rächt. Deswegen ist es auch ganz süß, den dann da zu benutzen und diese Narrative einzubauen, dass Red Butler sich eben um Luna kümmert und Luna rächt und Luna verteidigt. Aber Bakeneko generell sind Katzenmonster. Bakeneko heißt einfach Changed Cat, also formwandelnde Katze. Und Neko an sich, also Katzen an sich im japanischen Folklore, sind spirituelle Wesen. Mhm. Also das Gegenstück zum Bakeneko ist die Winkelkatze. Mhm. Und es gibt ganz, ganz viele Versionen von Bakeneko, da eben die Katze selber sich eben das spirituelle Wesen ist, die sich immer verwandeln kann. Gibt es auch ganz viele Versionen von dieser Bakeneko-Geschichte. Katzen generell werden deswegen als übernatürlich angesehen und oft als Yokai angesehen in japanischer Kultur, weil sie eben lauter Facetten an sich haben, Charakteristika, die sie eben übernatürlich machen sollen. Mhm. Dass sich zum Beispiel die Iris auf Lichtveränderungen so drastisch verändert. Mhm. Dass das Fell im Winter, wenn du sie streicheln möchtest, oft elektrisiert, dass Katzen oftmals am Blut lecken, dass sie ohne Geräusch laufen, dass sie generell ja diese schwierig zu kontrollieren sind und diesen wilden Charakter hat, wenn man sie mit Hunden vergleicht, dann die Klauen, dass sie nachtaktiv sind, die Agilität und Schnelligkeit und, das finde ich auch wieder schön, Katzen in japanischer Legende sprechen häufig. Und das liegt daran, es kommt daher, dass du manchmal miauen kann, sich anhört wie ein Wort. Ja. Gerade wenn du eben eine Silbensprache hast. Das und dann ist auch übrigens erwiesen, man hat das Miauen von Katzen auf der ganzen Welt verglichen. Die haben tatsächlich Dialekte, also die sprechen überall ein bisschen anders. Ja. Und deswegen sprechende Katzen, somit kann man Bakeneko die Legende auch schon in Luna und Artemis sehen. Eben. Weil sprechende und Diana, weil sprechende Katzen einfach in der Kultur schon drin sind, weil Katzen ja als übernatürlich gesehen werden. Das finde ich alleine schon spannend. Ja. Aber ja, es gibt eine ganz typische Darstellung von dieser Bakeneko sind Katzen, die eine Serviette auf dem Kopf haben, auf zwei Beinen tanzen und die Hände ganz komisch in die Richtung. Das ist total lustig, weil das sieht exakt genau aus in diesen alten stilistischen Sachen, aus wie die Kitty Cat, die Dance das Meme von dieses bescheuerte Katzentanzvideo. Okay. Und ja, so sehen die auch aus. Aber so sieht auch tatsächlich Red Butler, wenn er verwandelt den Arm rechts und links. Und auf jeden Fall wird gesagt, welche Katzen, die ja alle irgendwie übernatürlich sind, können sich denn in Bakeneko verwandeln? In der nach japanischer Folklore. Und es sind drei Arten von Katzen. Es sind Katzen, die alt sind. Es sind Katzen, die dick sind. Aha. Und es sind Katzen, die das Blut des gerade verstorbenen Herrchens lecken. Okay. Zwei davon passen sehr gut auf Red Butler. Somit ist ganz, ganz bewusst gewählt sein Aussehen. Aber ja, Bakeneko in der Legende, wenn sie dann verwandelt sind, bevorzugen dann Menschenfleisch, besitzen schwarzmagische Kräfte und können Tote beschwören. Die können entweder die Leichname wie Marionetten verwenden, sie können aber auch, wenn dieser gerade verstirbt, im Moment des Versterbens den Körper des Leichnams übernehmen. Und das gibt's auch. Do not want. ja, genau. Aber deswegen gibt es das in ganz viel Folklore. Aha. Diese Katze hat auch Einfluss eben durch diesen schwarzen Katzengedanken. Ziemlich gruselig. Ja, ist auch in sehr vielen japanischen modernen Horrorfilmen, wobei dort, das ist nämlich eine ganz, also ganz traditionell gibt es das auch, das kommt ja aus der Edo-Periode, das heißt, es gibt ganz traditionell viele, viele, viele Kabuki- und Bunmaku-Theater, wo eben der Bakeneko eine große Ja, Figur ist. eigentlich ist ja Luna auch diejenige, die die Senshi wieder erweckt, oder zumindest Ja, Sailor Moon. genau. Genau. Also, ne, die Katze ist mit dem Tod irgendwie Ja, verbunden. und So. die Geister der vergangenen Senshi Genau. hier zurück Genau. reanimiert. Es gibt aber zwei Versionen. Die traditionelle Bakeneko, dieses Katzenmonster, ist halt, sieht genauso aus wie der Bakena, wie der Aha. siebte Teufel. Exakt genauso in den Oh, ganzen Bildern, als okay. große, Das ne, macht als ihn mir große noch, Katze. noch mal sympathischer, obwohl ich es Genau. gegruselt, es mich gruselt, aber Genau. dass es ein traditionelles Monster ist, ist schon sehr, sehr cool. Ja. Und ich Es wusste nichts gibt. davon. Ja, Heide hat mir Bescheid aber es gesagt. gibt auch eine neue Version Aha. des Katzenmonsters. Der ist normalerweise, haben wir den jetzt häufig als modernen Horrorfilm. Und dann ist das eben die Katzenfrau, ne? Die Cat Lady, die sich dann in das Okay. Katzenmonster verwandelt, die selber Katze ist. Und das ist dann meistens eine schöne, aufreizende Frau, die in dämonischer Katzengestalt eben männliche Opfer terrorisiert. Deswegen hat im Kabuki-Theater heutzutage steht nämlich das Bakeneko, also diese formwandelnde Katze und das Monster, nicht nur für den Tod und für den Formwandel, sondern auch für den Feminismus. Das ist ganz spannend. Und vor allen Dingen, weil wir in Sailor Moon auch ein zweites Monster Ja, haben, was das für ein auch auf Terror, oder? Bakene. Auch auf Bakene zurückgeht, nämlich das in der Folge, Episode 91 ist das, in der Usagi den neuen Mondstab mit Tuxedo Mask zusammen macht, in S, wo Okay. sie keine Kräfte hat, wo Mamoru sie in dieses kleine Katzenhaus bringt, wo die streunenden Katzen sind. Und dann werden sie angegriffen und Usagi kann sich nicht verwandeln. Und Mamoru möchte sie dann auch, also es ist eine ganz große Schipperfolge. Ja. Aber Mamoru möchte sie dann Eine beschützen schöne und sie Symbolik. soll gehen, genau. Und Usagi kann sich am Ende dann verwandeln, weil sie ihre Kräfte dann zusammenbringen. Aber das hat eben dann auch diesen Subtext, weil was sich verwandelt, ist dieses, ist das Mädchen, ist das Puzzle, das Katzenpuzzle von dem Mädchen, das sich dort um die Katzen kümmert. Ah, Weil in richtig, S sind es ja ja. immer Objekte. Und das ist eben auch, das ist ein Puzzle, aber in Form einer Katze und diesmal in Form einer schönen Frau. Die aber, der Subtext da, weil Katzenfrauen greifen Männer an und also Tuxedo Mask, der sich jetzt alleine quasi gegen sie stellt, ist in besonderer Gefahr. Und das ist halt ein Subtext, den man nicht mitbekommt, wenn man diese Art, so diese Subart dieser Legende, dieses Katzendämons nicht kennt. Somit ist das eine Legende, die sogar zwei Monster, Red Butler und eben dieses Katzenpuzzlemonster, Okay, beeinflusst. sehr cool. Ja, deswegen, ja, großartig. Ich mag das Na, total. ich habe mir nämlich überlegt, auch ein zweites Hoodie für mit Bakene zu machen. Ja. Für Rusty, der Ja. kein Interesse zeigt, für mich vielleicht, aber Ja. ich habe auch noch andere Pläne mit dem Stoff, den ich Ja. noch habe. Mal sehen, ob es wird oder Also, nicht, weil es mir zu aufwendig ist ja. eigentlich. Mit den ganzen Ketten, das ist aber auch ganz cool. Ja, Ja. aber also das Design dieses Monsters gefällt mir. Und das ist halt auch diese Legende. Da Klasse. gibt es halt ganz viele Legenden. Bakeneko, weil eben ja jede Katze ein Bakeneko sein könnte, wenn sie zu dick, zu alt oder Blut Ja. leckt. Deswegen, ne, es ist aber, und oftmals, obwohl die einfach auch eigentlich wirklich als bösartig gesehen haben, gibt es die wirklich in der Version, dass die halt Rache üben. Ja. Zum Beispiel auf die, die eben das Herrchen und das Frauchen eben getötet haben. Ja, und die Toten, die Dann auf Rache sinnen, die da gibt es ja auch sehr viele Geschichten in Japan. viele, Die viele, Geister, die viele. nicht zur Ruhe kommen. Das ist ja, Ja. Aber es ist halt eben dann der kennen wir ja bei spirituelle, uns auch, bösartige dass diejenigen Beschützer. Leute, die nicht zur Ruhe kommen, die hier noch was zu erledigen haben. Genau. Aber ja, es ist halt, ne, Bakeneko ist also gerne auch mal der rachsüchtige, blutrünstige, todrächende Okay, Beschützer. okay. Und ne, als Beschützer ist es halt total süß Ja. gewählt mit dieser Luna-Subgeschichte. Mein Das ist Cosplay ist so also. viel besser geworden und dabei bin ich nur eine kuschelige Katze. Ja, aber ja, deswegen ja, Red Aber es ist Butler, auch süß, dass großartig. gerade dieses Viech jetzt so ständig geknuddelt wird von dem Mädchen. Ja, genau. Ja, sie liebt ihren Red Butler. Ja. Aber ja, Und genau. alle anderen fürchten ihn. Alle anderen Ja, Katzen zumindest genau, machen genau. einen meterweiten Bogen. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, deswegen, der ist toll. Dann die restlichen habe, die ich habe, sind sehr klein. Okay, ich habe noch ein größeres, sollen wir's, können wir gleich machen und dann damit Mach nicht dein einen größeres als rauskriegen. letztes, würde ich sagen, oder? Weil ich habe ein Lieblingsmonster in PGSM. Und Ja, das ist ein mach Monster, es. das ist extrem unbeliebt und ich liebe es sehr. Und ich habe aber nie den Hintergrund verstanden. Aber es ist ein Strohmann. Ja. Es ist im PGSM Akt 7. Kämpfen Sie gegen einen Strohmann, ein Strohmannmonster. Und das liebe ich sehr, weil eben Strohmänner gibt es auf der ganzen Welt und das finde ich super. Weil alle Kulturen, die Landwirtschaft haben, haben schon mal Stroh zur Verfügung und wer das nicht hat, kann auch zu trockenem Gras wahrscheinlich leicht greifen. Und vor allem, wenn sich Menschen kostümieren, haben wir häufig Strohmannmonster. Weil es einfach das Material war sowieso vorhanden und man kann sehr unheimliche Monster haben. Und als ich den Strohmann gesehen habe in PGSM, dachte ich erst, dass es in Japan eben auch Verkleidungen geben muss, dass sich Leute mit Stroh verkleiden. Das ist aber nicht der Fall. Aber das war meine Verbindung, weil ich dachte, okay, Strohmänner gibt es auf der ganzen Welt. Und mit Stroh wird natürlich auch überall was gemacht. Wir haben die traditionellen Strohsterne, es gibt auch die Strohziegen in Skandinavien und es gibt eine ganze Menge Strohornamente, die man so im Laufe der Geschichte hatte. Und Strohpuppen haben wir auch, denn der Strohmann ist eine Strohpuppe in PGSM. Und diese Strohpuppen sind was sehr Unheimliches, eigentlich. Aber die Geschichte ging dann noch weiter. Aber das Erste, was ich gefunden habe, war, dass diese Strohpüppchen, diese sehr einfachen, primitiven Strohpüppchen, für Flüche benutzt werden. Wenn man jemanden verfluchen will, dann gibt es ein sehr aufwendiges Ritual. Aber zunächst mal zeigt es einfach, dass jemand anderen umbringen will. Dafür wird das benutzt, eine Strohpuppe. Das ist immer ein sehr schlechtes Zeichen, wenn diese Strohpuppe auftaucht. Und die Ritual, man kann tatsächlich, es gibt ein komplexes Ritual mit Kerzen, mit einem, also das Ritual heißt das Ochsenstundenritual, Shinotokimairi, und das ist tatsächlich schon etwas älter. Es gibt etwas, das nennt sich die Stunde des Ochsen, das ist mitten in der Nacht, also Nacht zwischen 1 und 3 Uhr. Und häufig oder überwiegend ist es eine Frau, die hier einen Fluch ausspricht. Sie trägt einen eisernen Stirnreif, auf dem drei Kerzen sitzen. Das wird interpretiert als ein Dreibein, auf dem ein Kochtopf gehört. Sie trägt also drei weiße Kerzen auf dem Kopf. Sie ist weiß gekleidet. Sie geht eben zu dunkelster Nachtstunde raus und nagelt an einem Baum, häufig in einem bestimmten Schrein, dieses Püppchen mit eisernen Nägeln in diesen Baum. Und wenn dieses Ritual oft genug wiederholt wird, 7 Tage lang, und sie nicht gestört wird und nicht beobachtet wird, dann stirbt dieser Mensch. Und es ist so, dass es in Japan tatsächlich illegal ist, eine solche Strohpuppe an irgendeinen Baum zu Ja, nageln. ja, ja. Man kann diese Dinger kaufen. Man kann tatsächlich solche Sets kaufen. Ich habe ein Bild von einem Püppchen, Eisennägel, ein Holzhammer und die Kerzen. Man kann das also fertig kaufen, aber man darf Gruselig, ja. sich nicht Ja. erwischen lassen, das jemals zu Ja. benutzen. Und es ist rechtlich ein bisschen kompliziert, weil man nicht nachweisen kann, dass es funktioniert, aber die Absicht, jemand umzubringen, ist definitiv illegal Ja. und wird verfolgt. Ja. Das wird also sehr ernst genommen. Da gibt es viele Spannend, historische ja. Darstellungen auch. Aber das ist eigentlich eine relativ moderne Interpretation. Dass diese sehr düstere Geschichte und dass es für einen Fluch verwendet wird. Es gibt einen bestimmten Schrein in Kyoto, der speziell mit diesem Fluch in Verbindung gebracht wird. Da gibt es eine lange, aufwendige Sage. Ach, was wir mal ja sagen, zumindest ganz kurz gebe ich mal wieder, was ich dazu gefunden habe, dass eben eine Frau, Hashihime, eine war so eifersüchtig, dass sie sich gewünscht hat, ein Dämon zu werden, um die Rivalen, auf die sie so eifersüchtig war, zerstören zu können. Und hat eben dieses 7-Tage-Ritual gemacht, um Und hat dann gesagt, wenn sie in dem und dem Wasserfall so und so lange badet, wird sie ein Dämon. Und sie wurde ein Dämon. Und der Schrein, in dem sie diese Erleuchtung hatte, wie sie zum Dämon werden kann, das ist der Schrein, der bekannt ist, solche Flüche dass dort solche Flüche gemacht werden können und auch gemacht wurden. Also wir haben wieder eine Frau, die Rache nimmt. Das ist auch wirklich von den Darstellungen meistens eine Frau in Weiß, die mitten in der Nacht dieses Ritual vollführt, um jemanden umzubringen. Was ist die früheste? Oh, das ist schon eine relativ alte Sage mit dieser Frau, die sich verwandelt hat. Aber das mit den Püppchen ist relativ neu. Die Püppchen haben nämlich eigentlich einen anderen Ursprung. Und das ist was, was ich schwer finden konnte. Aber ich habe ein bisschen rumgesucht. Weil es gab so eine hingeworfene Bemerkung in Wikipedia, dass das Onmyodo, was ich vorhin erwähnt habe, Praxis wahrzusagen, die Sterne zu kartografieren. Das ist so diese Mischung aus Astronomie und Astrologie, die sehr, sehr lange Zeit in Japan extrem populär war und die verheiratet ein bisschen taoistische und buddhistische Elemente mit den Kami-Vorstellungen in Japan und mit einer ganzen Menge Astronomie. Und es wurde so hingeworfen, dass die Puppen benutzen. Und ich habe nichts gefunden. Ich muss es ruhen lassen, aber ich habe eine Puppe gefunden. Und zwar, es gibt ein Puppenfest. In Japan, das haben wir nicht gemacht. Das ist das, ich glaube, ich habe Matsuri, ist es Matsuri oder Matsuri? Matsuri. Matsuri, dann habe ich es letztes Mal falsch ausgesprochen. Es gibt Hina-Matsuri. Und das ist ein Puppenfest. Und wenn ihr Pokémon gesehen habt und die Misty-Folge kennt, das ist ein, da gibt, das ist, wir sehen es manchmal in den japanischen Medien, das Puppenfest, ein großes Ding, sehr aufwendige Puppen. Aber auch da gibt es Strohpuppen. Nicht überall. Die Strohpuppen heißen Waraninjo. Und es gibt Gegenden, in denen diese Strohpüppchen, und ich habe sehr schöne Fotos, es gibt ein Museum darüber. Und es gibt Nagashibina ist ein Ritual, in dem man an diesem Puppenfest ein Nestchen aus Stroh macht, eine Strohpuppe reinmacht und das lässt man dann den Fluss runtergleiten. Man schickt das so mit dem Fluss hin und der Fluss soll etwas reinigen. Und zwar, diese Püppchen tragen stellvertretend eine schlechte Eigenschaft, eine Sünde, irgendetwas, was diesen Mensch eben in dem Moment verunreinigt oder belastet, das schickt man mit dem Strohpüppchen auf Reisen und der Fluss wäscht es dann rein. Das finde ich total spannend, denn das sind auch, es gibt genau so eine lokale Legende eben um den Kölner Karneval rum. Ich komme ja aus Köln, und dort gibt es den Nubbel, der wird am letzten Karnevalstag, also in der Nacht vor Aschermittwoch, wird der verbrannt. Und das ist auch eine Strohpuppe. Und der bekommt alle Sünden des Jahres und des Karnevals quasi in sich. Und indem er verbrannt wird, sind die Sünden alle weg. Das heißt, das gibt es auch hier so ein bisschen, die Strohpuppe. Okay, das ist interessant, weil es geht ja einiges ab im Kölner Karneval. Also hinterher sich da rituell davon noch entledigt, das ist schon interessant. Und dieses Strohpüppchen für dieses Flussritual hat noch einen Ursprung oder hat ein zweites Standbein sozusagen. Also dass es der Träger von was Schlechtem ist, einerseits. Und es gab aber in der Geschichte auch, wenn irgendwelche Epidemien rumgegangen sind, haben die Leute Strohpuppen vor ihr Dorf gestellt, in der Hoffnung, dass die Krankheit in diese Puppe fährt und die hat man dann auch in den Fluss geschmissen nach einer gewissen Zeit. Und das ist auch sehr Shinto, weil es ein Reinigungsritual ist. Und da kommt eben die Idee her, dass in diesen Puppen was Böses steckt. Aber eben ursprünglich haben diese Puppen die Menschen beschützt. Und man hat eben, ja. Und das fand ich super. Das hat mir Ja, das gleich wieder stimmt. super gut gefallen. Ja. Und das ist eben auch wesentlich wesentlich konstruktiver als jetzt die Idee, dass dann in der dunklen Nacht eine böswillige Frau jemanden verflucht mit Hilfe einer Puppe. Die anderen Puppen sind interessanter. Ja, Und ich das war sehr stimmt. happy, das alles zu finden. Und diese Ja. Sehr schöne Bilder auch von den Strohpüppchen, die dann die Flüsse runtergelassen werden. Die werden noch in hübsche Papierkleider gekleidet, noch ein Blümchen dazu. Das ist ja nett. Ja, das ist schön. Gut, das ist Das mein gefällt mir. großes, ja. Na, die, die ich ja noch habe, sind alle noch klein. Ja, Also dann zum machen wir Abschluss das ein zum paar kleine. Abschluss, Das ja. Kleinste alles zuerst. Und das ist einfach nur, das ist so sinnfrei, dieses Monster. Das ist in A, das ist mitten im Breakup-Arc, gibt es die Sleeping Beauty-Folge, wo Usagi eifersüchtig gemacht Das wird durch Mamoru, weil der Theaterstück? eben mit Natsumi aufnimmt, ohne dass sie, Natsumi kennt sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, auf dem Motorrad durch die Gegend gefahren wird und jetzt irgendwie kommt der Punkt nach Hause, dass sie weiß, jetzt ist es wirklich vorbei. Und sie wird von einem Droid, von einem Monster angegriffen, von den Ayakashi-Schwestern, das sie in einen Albtraum einschließt. Und Tuxedo Mask wird von Luna geholt, um sie da rauszuküssen, quasi, weil sie in dem Albtraum, in dem sie sind, wird sie immer kleiner, kriegt die Energie immer abgesaugt, weil sie halt Mamoru vermisst. So. Und dieses Monster, Akumuda heißt das, ist einfach das Akumu, Ein also Albtraum in ist, Akumuda ja. heißt Albtraum und da ist die informelle Version von Sein. Das heißt, dieses Monster heißt, es ist ein Albtraum. Und ruft es auch die ganze Zeit Ja, in dem Albtraum. okay, Akumuda, Akumuda. das ist Das heißt, nett, ja. sie sitzt in diesem Albtraum und das Monster ruft ihr die ganze Zeit zu. Es ist ein Albtraum. Es ist ein Albtraum. Das Es ist gibt auch einfach eine nur. schöne Serie mit Keiko Kitagawa, die Rei spielt in PGSM, wo sie die Lehrerin ist von einem Mädchen, das Albträume hat, die die Zukunft vorhersagen, glaube ich. Ich habe die Serie geguckt, ist aber eine Weile her. Deswegen kannte ich das Wort noch. Ja, Akuma-chan. Episode 69 ist das, die Ah, Akumoda-Folge. okay. Das ist sehr albern, ja. Ja, mega albern. Dann habe ich noch zwei. Einmal, das ist Folge 94. Das ist der erste Kuss heißt die Folge. Das ist auch wieder Natsumi. Nee, nicht Natsumi. Wer ist das? Das ist. Jetzt komme ich. Ich kenne den Namen sehr gut. Ich stehe total auf die Klaue. Die Schwester von Erzähl einfach Motoki. weiter, worum es geht. Der Name Die kommt dann noch. Schwester von Motoki. Wie heißt sie? Jetzt stehe ich auch auf dem Schlauch, aber ich weiß, wen du meinst. Ja. Ja. Unazuki. Unazuki. Oh, ist mein Lieblings-Side-Character. Wie komme ich jetzt auf den Namen nicht? Ja, also auf jeden Fall. Unazuki. Das ist der erste Kuss. Ja, wo sie mit Usagi diese Unterhaltung hat, ob man. Ob Usagi Mamoru schon geküsst hätte und Genau. ja, und was denn der erste Kuss an Und weil sie etc. sich aber so reinsteigern, dass man sich echt fragt, reden wir hier bloß Küssen oder über Genau, Sex? genau, genau. Es ist total schöner Subtext, ja. Ja. Aber ja, diese Onatsuki erster Kussfolge Ja. ist aus dem aus, also ihr großer Traum ist es, jemanden zum ersten Mal zu küssen. Und sie ist dann irgendwann zu Hause und in diesem Staubsauger sitzt dann der Dämon dann später drin. Und das heißt, eigentlich ist alles andere an der Folge egal. Es geht in diesem Monster tatsächlich nicht ums Küssen, Die sondern traditionelle diese. japanische Mythologie des Staubsaugers. Ja, nein, aber tatsächlich des Neujahrsputz. Denn Ah, okay. dieser Dämon heißt Osoji und Osoji ist das Wort für dieses traditionelle. Und das ist total süß, denn dieser Neujahrsputz, der wird ja gemacht, es soll alles sauber gemacht werden. Da haben wir schon mal drüber geredet, Ja. glaube ich, in einer anderen Folge. In der Aber es soll alles voll gemacht, um Feuerwerksfolge. eben das Jahr Genau. und dich selber zu purifizieren, um nichts Böses und nichts Altes, was du nicht mehr haben möchtest, nichts Belastendes, ins neue Jahr mitzunehmen. Und ein Aspekt davon ist, dass man natürlich auch sein Herz damit weiter reinmacht. Und da es ja um reine Herzen geht in NS, ist das eigentlich auch eine sehr schöne Okay. Parallele. Und wie gesagt, das Ding sitzt im Staubsauger. Okay, das ist schön und den Zusammenhang hatte ich auch überhaupt nicht. Klar, kann man nicht, wenn man das Ja, Wort nicht kennt ja. und auf den Namen ja auch nicht achtet. Aber ja, das ist auch ganz süß. Und mein letztes Monster, Ja, auch das kommt ganz davon, klein. wenn die paar japanischen Wörter, die ich kenne, meistens von irgendwelchen Monster bekämpfenden Helden-Serien Ja. stammen. Ich Das lasse nicht ist zu, dass du auch. den Planet zerstörst, würde ich verstehen, aber den Großbrief Ja. zu zum japanischen Ja, Neujahr nicht. genau. Genau, großartig. Ein bisschen So, aber mein einseitig. letztes Monster finde ich total toll, Okay. denn das ist Episode 99, auch ein S. Das ist ein Kaori Knight Monster. Und dieses Monster heißt Toden. Und es sitzt in einer Tram. Ah, das In einer Straßenbahnmonster. Bahn. Ja, das Das ist wunderbar. Straßenbahnmonster. Und Okay. also das Design dieses Straßenbahnmonsters ist schon total toll, weil es halt Ich, eben weil dieses Andreaskreuz ist ein hat und Supermonster, also es erzähl bimmelt, mir, wie hat diese das, Räder als. ja, erzähl mir den Hintergrund davon. Ja, hat diese Räder, hat dieses Kostüm der Bahnangestellten Ja. drin. Und Toden, so heißt einfach, also in Japan gibt es ganz viel, also das ist einfach nur quasi Tokio-mäßig. Aber die Toden-Tram ist eins, und zwar ein ganz, ganz altes System von Bahnen, weil die meisten wurden mittlerweile, also es war früher mal das häufigste Straßenbahn, also ganz, ganz früher. Ja. Und gerade in dem Kernbereich von Tokio wurde es eigentlich längst durchsetzt durch die Toei-Busse, durch die Straßenbahn, durch die JR, das ist so die S-Bahn-Linie, die das, und dann gibt es noch lauter private Bahnlinien, die auch so S-Bahn ähnlich sind, die alle das verbinden. Und die Toden-Tram, die heißt wirklich so, die heißt Toden, und das Toden heißt eben auch dieses Monster. Die ist deswegen noch ganz, ganz alt. Das ganz kleine, mini-süße Straßenbahnwägelchen. Und das ist auch das erste und das letzte Mal, dass wir diese Bahn sehen. Oh, Also schön. eigentlich, ne, es ist eine Übersetzung von, Ja. wahrscheinlich auch ein Überschnitt zu unserer Locations-Seite. Aber deswegen, die gibt es, mit der kann man fahren. Es kostet genauso viel. Jeder, der zur Kirschblütenzeit in Japan ist, dem würde ich die auch sehr ins Herz raten, denn eine Linie davon, das heißt, ist die Sakura Line, die Aha. an den ganzen Parks außerhalb des Zentrums vorbeifährt, wo sich die Leute eben tatsächlich treffen zum Hanami. Das sind nicht die großen, wo die Feste sind, sondern das sind die, wo die Leute tatsächlich lokal einfach hingehen und es dann nicht so überfüllt ist. Und man kommt da sehr viel mehr in die tatsächlich, Oh, da wo die Leute wohnen, schön. nicht die ganz Ja. touristischen. Und ja, aber die bimmelt so und die sieht exakt genauso aus, wie sie es ist, exakt, und das ist auch genau über die Schön. Straßen. Und die hat halt auch all diese, wie in jedem Anime, ja, die Bahnen gehören eigentlich auch total zu dem Straßenbild. Alle, wo du siehst, wie dann in einer ganz normalen Straße dann dieses Geräusch runterkommt und dann gehen eben diese schwarz und gelben Schranken runter und die Andreaskreuze stehen da und alle warten, dann fährt die Bahn vorbei. Und wenn es auch nur so eine ganz kleine Bimmelbahn ist, wie das eben Ja. da der Fall ist. Deswegen, das gehört total für mich in dieses japanische Bild. Von der Stadt, dieses total, die japanische urbane Stadtbild hat eben diese Andreaskreuze, diese Straßenüberquerung, quer über die Straße und diese kleinen Bahnwagen. Und ja, und deswegen Ja. Toden heißt Toden, weil es die Tokyo Toden Tram Oh, ist. aber wie schön. Ja. Ja, wir als Familie sind sehr große Straßenbahnfans. Ja, aber das ist so nie, also, und du kannst nicht vorstellen, wie niedlich klein diese kleinen Straßen Bähnchen sind. Die haben zwar meistens zwei Waggons, aber wirklich, sie sind so lang wie zwei Autos, diese Bahn. Und Ja. ganz klein. Sehr schön. Ja, so, das war mein letztes Das ist schön. Lieblingsmonster. Ja, ein historisches. Ja. Ja. Gut, haben wir wieder viele, viele schöne Monster gehabt. Ja, es gibt so viele. Also, ich habe. Auch meins war jetzt definitiv eine Auswahl. Das sind noch echt viele andere coole, weil die Masse an was da eben reinkommt, an nicht nur Folklore, sondern eben auch moderne Kultur. Es gibt ganz viele Monster, die heißen wie irgendwelche, angelehnt an irgendwelche Pop-Bands, Ich die möchte, D-Girls zum ja, ich Beispiel. möchte auf jeden Fall eine Folge mit zeitgenössischen Monstern machen, weil Ja. gerade zur Idol-Kultur, zu den ganzen Ja. Popstars, haben wir sehr viele Ja. Monster und Episoden. Und selbst wenn wir uns nur auf die Monster beschränken, finden wir da schon jede Menge. Also in Ja, PGSM habe ich schon total. zwei, die Ja. nur aus der Idol-Kultur kommen. Und Ich bin sicher, wir finden noch so viel mehr. Und da müssen wir noch nicht mal in die Seramu gehen. Und die zeitgenössischen Einflüsse sind natürlich schon sehr, sehr zahlreich. Total. Da gibt es eben auch ein paar schöne Sachen, die sehr, sehr japanisch sind. Und da würde ich wirklich gerne auch noch, da gibt es einfach richtig gute Dinge, ja. Ja, ich meine, manche Monster sind natürlich totaler Schwachsinn, das Avocado-Monster zum Beispiel. aber schon lustig, dass Sailor Moon eben auch Spaß macht und lustig ist, ist schon ein großes Plus. Okay, das war's damit mit unseren Monstern aus der japanischen Mythologie und Legende und Geschichte. Flora, sag nochmal, wo wir dich überall finden können. Auf AO3, auf fanfiction.net und auf Tumblr unter dem Penname Flora One. Sehr schön. Uns findet man seit neuestem auch auf AO3, dazu sage ich aber nächstes Mal ein bisschen mehr. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wir haben noch viel Monster und hoffentlich auch noch viel Spaß. Vielen Dank, Flora. Nicht zu danken, hat sehr Spaß gemacht. Tschüss. Ciao. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!